Einer Statistik aus Schleswig-Holstein im Jahr 1997 zufolge lag die Abbrecherquote bei den sogenannten Hilfen zur Arbeit, also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, bei 10-15%. Die Gründe? Überforderung, Suchtkrankheiten, andere Krankheiten, Scham. Zu diesem Zeitpunkt war fast die Hälfte der Langzeitarbeitslosen in Deutschland zwischen 50 und 60 Jahren alt. Menschen, die vergessen oder abgestellt worden waren und sich an diese Realität gewöhnt hatten. Wer Familie hatte, ließ sich leichter unter Druck setzen. 20% der Alleinlebenden brachen die Maßnahmen ab, aber nur 7% derjenigen, die Partner oder Kinder hatten. Wer sich für andere mit anstrengen muss, der nimmt einiges mehr in Kauf. Wir zogen um. Aus der Wohnung mit dem Kinderzimmer unter dem Hochbett in eine Wohnung mit einem echten Kinderzimmer. Ein bisschen weiter außerhalb gelegen, in einem der Plattenbauten mit kleinen, bezahlbaren Wohneinheiten, wie die CDU 1949 sie in ihrem Wohnungsbauprogramm gefordert hatte. Ich erinnere mich an dunkelblauen Teppich und an ein älteres Mädchen, das nebenan wohnte und meine beste Freundin wurde. Sie lebt dort, so habe ich es gehört, immer noch und arbeitet als Verkäuferin.